Kapitel 4 Übung A15 Einkaufen beim Gemüsehändler. Hören Sie den Dialog. Ergänzen Sie die Angaben. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Ich möchte bitte 2 Kilo Kartoffeln. Neue Kartoffeln? Ja, bitte. Sonst noch etwas? Ja, 3 Bananen, 1 Kilo Äpfel und 3 Orangen. Ist das alles? 1 Kilogramm Tomaten noch, bitte. Woher kommen die Tomaten? Aus Holland? Das hier sind spanische Tomaten. Das hier sind holländische Tomaten. Ich nehme die spanischen Tomaten. Wir haben noch süße Mangos. Die schmecken sehr gut. Oh ja, da nehme ich noch 2 für meinen Obstsalat. Und das ist alles. Dann bekomme ich 15,60 €. Haben Sie das Geld passend? Ja, danke schön. Danke auch. Auf Wiedersehen.